Das Ende des Silberherrn von Annaberg. Kaspar Kirschner hatte wohl bereits wie kein zweiter Fundgrübner die Höhen und Tiefen des Herzbergbaus durchlebt, als ihn der plötzliche reiche Anbruch im Berggebäude himmlisch her all seiner Sorgen enthob. Sein Reichtum wuchs so rasch, dass der Silberherr von Annaberg genannt wurde. Auch zu Fragen um das Wohl und Wehe der Stadt war sein Rat wieder gefragt. Bald wurde er sogar zum Bürgermeister gewählt. Da ging es gar hoch her bei den festlichen Gelagen. Im Jahre 1544 gab er als Bürgermeister dem gesamten Rate ein Mahl, das auf das Prächtigste ausgestattet war. Wildbret und Fisch wurden neben weiteren kostbaren Gerichten aufgetragen. Zu den leckeren Speisen gab es Malvasier und andere köstliche Weine. Am Abend labte man die schweren Zungen mit würzigem Met. Für den Sonntag darauf lud er und sein Weib die Frauen der Ratsherren ein, um sie gleichermaßen zu bewirten. Die Eheherren blieben natürlich auch nicht aus. Und das war des Brasses kein Ende, bis die Kräfte versagten. Schließlich mussten die Weiber samt ihren Männern auf Schlitten heimgebracht werden. Aber es dauerte nicht lange, bis infolge der Ereignisse jener Zeit Kirschner bei seinen Landsherren in Ungnade fiel. Am schlimmsten war für ihn, dass im Gefolge davon auch immer mehr sein Ansehen in der Stadt schwand, obwohl er den Bau der Schule durch reiche Zuwendungen förderte. Er verlor schließlich nicht nur sein Amt als Bürgermeister, sondern wurde auch aus dem Rate entsetzt. Mit scheinbarer Gleichgültigkeit ertrug er das Unabwendbare, indem er sich dem üppigsten Wohlleben hingab. Sein gekränkter Stolz artete in Hochmut aus und dieser reizte ihn zum Punkt nach außen. Wenn er sich ins Bad begab, ritt er auf einem kostbaren Pferde von vielen Dienern umgeben. Im Bade selbst trug man ihm ein Becken vor, das mit köstlichem Malvasier angefüllt war. Die Fußsohlen rieb man ihm mit gerösteten Semmeln ein, die man in den Wein getaucht hatte. Das sollte den Appetit zum Essen und Trinken fördern. So oft er im Bade war, sammelte sich daselbst viele arme Leute, die die gerösteten Semmeln zu sich nahmen. Das Wohlleben war die Ursache einer ungeheuren Körperfülle. Im Jahre 1554 ließ er sich nebst dem Ratsherrn Heinrich Kerndörfer, der ein vierschrötriger Gerbermeister war, in der Ratswaage wiegen, um festzustellen, welcher von beiden der schwerere sei. Kirschner zog jenen hinauf bei einem Gewicht von 2 Zentnern und 15 Pfund. Zu verwundern war es nicht, dass ihn das Volk den Spitznamen Fleischmann beileigte. Nachdem Kurfürst Moritz gefallen und sein Bruder August an die Macht gekommen war, stand Kaspar Kirschner wieder ein Ratsstuhl offen. Er nahm dieses Amt auch bis ein Jahr vor seinem Tode war. Wieder wurde er an allen wichtigen Angelegenheiten zu Rate gezogen, obwohl ihm ein selbstständiges Ratsamt nicht mehr übertragen werden konnte. Denn er hatte genug Sorgen in seinen eigenen Geschäften. Ihm war das Glück durchaus nicht mehr so hold wie jedem. Alle größeren Unternehmungen schlugen fehl. Alle Anstrengungen waren nutzlos. Wie sein Wohlstand abnahm, so verringerte sich auch die Zahl seiner Freunde. Er verarmte schließlich so weit, dass er das stattliche Wohnhaus verkaufen musste. Als er auch das letzte Sümmchen verbraucht hatte, musste er von dem Bergbau, durch den er wechselnd arm oder reich geworden war, ablassen. Er war letztendlich so arm geworden, dass ihm oft ein bisschen Brot fehlte, um seinen Hunger zu stillen. Anderen Erwerbsmöglichkeiten nachzugehen, war ihm auch versagt, denn zur Entbehrung hatte sich unversehens eine unüberwindliche Leibesschwäche gestellt, die ihm den Krückstock aufnötigte. Da gewährte man den Armen mitleidig ein städtisches Almosen. Da dies aber nicht hinreichte, um sein Dasein zu fristen, musste er schließlich an den Türen der Reichen anklopfen und um milde Gabe betteln. Am 26. Januar 1572 starb er bei seinem Eidam. Ohne Sang und Klang ward er in die kühle Erde gebettet.